the Lord gave us revealed to me. Let me call it this morning, very early. Heute Morgen hat mir der Herr ein paar Sachen offenbart. And we will go into them. Wir werden uns diese Sachen angucken. There are things he wants to teach us. Es gibt Dinge, die er uns beibringen will. Things we have been ignoring for so long. Dinge, die wir lange ignoriert haben. He wants us to wake up. Er möchte, dass wir aufwachen. So that we can now live the life he wants us to live. Damit wir das Leben führen können, was er für uns hat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And because of that, was it yesterday? We had, there was a message which was the hardness of heart that we studied. Gestern hatten wir die Botschaft über die Verhärtung des Herzens. And today he wants us to go further into it. Und heute möchte er, dass wir noch mehr darüber sprechen. Concerning hardness of heart. Über die Verhärtung des Herzens. How it is so dangerous to the supernatural life. Wie es gefährlich ist für das übernatürliche Leben, ein hartes Herz zu haben. He said, hardness of heart is so dangerous for us. Er hat gesagt, die Verhärtung des Herzens ist sehr gefährlich für uns. He wants us to live the supernatural life. Er will, dass wir sein übernatürliches Leben führen. Praise the Lord. Hallelujah. The message will be hardness of heart. Die Botschaft wird heute sein, die Verhärtung des Herzens. And under it, the supernatural life. Le message sera un cœur endurci et la vie supernaturelle. There are things the Lord wants us to balance. Es gibt Dinge, die der Herr möchte, dass wir die ausbügeln. He wants us to balance. You know, we are the son of God and we are the son of man. Er möchte, dass wir verstehen, dass wir and it should be balanced. Dass wir Menschenkinder sind, aber auch Kinder Gottes sind. Il veut qu'on puisse comprendre que nous sommes les enfants de Dieu et aussi les enfants de l'homme. It is also like the balance of grace and faith. Genauso wie der Ausgleich zwischen Gnade und Glauben. On doit commencer à aussi voir ça comme un balancement de la foi et de la grâce. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. The hardness of hearts. Die Verhärtung des Herzens. We started l'endurcement du cœur. We started it yesterday. Last week? But the continuation was yesterday, and he still wants us to go into it today. Il veut qu'on puisse continuer avec ce message-là. He wants us to know how dangerous it is for us to harden our hearts. Er möchte, dass wir verstehen, wie gefährlich es ist, wenn unser Herz verhärten. Il veut qu'on puisse comprendre que c'est très dangereux si on endurcit notre cœur. Because it can stop the supernatural world from working for us. Weil es dazu führen kann, dass das Übernatürliche uns funktioniert. Parce que comme conséquence, ça peut stopper ta le vie spirituelle de fonctionner pour nous. We are born into the world of Christ. Wir sind geboren in die Welt von Christus. On est né dans le monde de Jésus-Christ. The kingdom of Jesus Christ is our kingdom. Das Königreich von Jesus Christus ist unser Königreich. Le royaume de Jésus-Christ est notre royaume. It is our country. Es ist unser Land. C'est notre pays. We are citizens of heaven. Wir sind Bürger des Himmels. Nous sommes des habitants. We are heavenly citizens. Wir sind himmlische Bürger. Nous sommes habitants du ciel. And we should allow that to sink into us. Und wir sollten zulassen, dass diese Erkenntnis in uns verwurzelt ist. On doit commencer à le comprendre par cœur aussi. Ça. And the Lord wants us to know how to function in this world, that world, the world that we are born into. Und der Herr möchte, dass wir verstehen, wie wir in dieser Welt funktionieren, in die wir geboren worden sind. Et Dieu veut qu'on puisse comprendre, qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne le monde spirituel. Colossiens 1, verset 13. On va lire Colossiens 1, verset 13. They have been translated into the kingdom of Jesus Christ. Wir wurden versetzt in das Königreich von Jesus Christus. On nous a transmis dans le royaume du ciel. It means we are no longer the citizens of this kingdom. Wir sind nicht mehr Bürger dieses Königreiches. Ça signifie qu'on n'appartient plus à ce monde. Because you cannot serve two masters. Denn man kann nicht zwei Meistern dienen. Parce qu'on ne peut pas travailler deux personnes. Colossiens 1:13. Colossiens 1:13. He said, who hath delivered us? Colossiens 1:13. From the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Amen. Amen. We have been translated into the kingdom of Jesus Christ. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. This means a lot. Das bedeutet sehr viel. Amen. It means a lot. Das bedeutet sehr viel. If you meditate on it, you will understand it very well. Der Brief von Paulus. Wenn wir darüber nachsinnen, werden wir das besser verstehen. And the Lord will help you to get it. Und der Herr wird uns helfen, das zu verstehen. It means we are out of the natural world. Das heißt, wir sind raus aus der natürlichen Welt. Ça signifie qu'on n'est plus de ce monde naturel. Is somebody getting it? It means we are no longer of the natural world. Das heißt, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Ça signifie qu'on appartient plus à ce monde. But of the supernatural. Aber zur übernatürlichen Welt. On appartient au monde supernaturel. Christ's world is a supernatural world. Welt von Christus eine übernatürliche Welt. Le monde de Jésus-Christ c'est un monde très supernaturel. It means it is greater than the natural world. Das heißt, es ist größer als die natürliche Welt. Ça signifie que c'est mieux que le monde naturel. That you have been living. In der du gelebt hast. Dans le monde où tu as habité. But now you are no longer there. Aber jetzt lebst du dort nicht mehr. Maintenant, tu n'appartiens plus à ce monde. You now live in Christ's world. Du lebst jetzt in der Welt von Christus. Je appartiens au monde de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. If your life is natural, you are not there. Wenn dein Leben natürlich abläuft, dann bist du nicht da. Si ta vie fonctionne naturellement, ça signifie que tu n'es plus là. If you look at all the people the Lord moved with. Wenn wir uns die Leute anschauen, mit denen der Herr unterwegs war. Si on regarde et on considère tous les gens avec qui Jésus a été. Like Moses. Joseph. Dieu a été, pardon, plutôt. Elijah, Elisha. Moïse. You can Joseph. All of them. Name them. Abraham. They all live supernatural lives. Sie alle haben ein übernatürliches Leben geführt. Tout cela, ils ont mené une vie supernaturelle. Das ist nicht anders als et nous, on n'est pas différent que. If you are looking for a natural life, no need to come to Jesus Christ. Wenn wir nach einem natürlichen Leben suchen, brauchen wir nicht zu Jesus Christus kommen. Si on cherche un monde naturel, on n'a pas besoin de partir vers Jésus-Christ. If you are looking for natural results, no need to come to Jesus Christ. Wenn wir nach natürlichen Resultaten suchen, müssen wir nicht zu Jesus Christus kommen. Si on cherche des résultats naturels, on n'a pas besoin de partir. If you are looking for natural system, no need to come to Jesus Christ. Wenn du nach einem natürlichen System suchst, brauchst du auch nicht zu Jesus Christus kommen. Si on cherche un système naturel, on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Because nothing with Christ is natural. Denn nichts mit Christus ist natürlich. Parce que rien n'est naturel avec Jésus-Christ. And he came to show us how to live the supernatural life. Und er kam uns zu zeigen, wie wir das übernatürliche Leben von ihm leben. Et il est venu pour nous faire voir, nous apprendre comment vivre ce. And he does not want us to ignore it. Und er möchte nicht, dass wir es ignorieren. Et il veut qu'on puisse pas l'ignorer ça. He wants us to balance things. Weil wir sollen Dinge ausgleichen. Il veut qu'on puisse équilibrer. Amen. Amen. He really wants us to balance things. Er möchte, dass wir die Dinge wirklich ausgleichen. Il veut qu'on puisse équilibrer la vie ici. Les choses. Like we are in this world, but not of the world. Beispielsweise, dass wir auf dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt sind. Par exemple, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. He said his children are more of this world than they are of his own world. Aber seine Kinder sind mehr von dieser Welt als von seiner eigenen. Il dit que malheureusement ses enfants sont plutôt dans ce monde que être dans son monde propre. He said from the beginning he never created man for the supernatural for the natural. Hat er den Menschen nicht für das Natürliche erschaffen und für das Übernatürliche? Il a dit que dès le commencement il n'avait pas créé l'homme pour être dans le naturel mais pour être dans le surnaturel. He created us for the supernatural, not for the natural. Er hat uns für das Übernatürliche erschaffen, nicht für das Natürliche. Il nous a créé pour le surnaturel et pas pour le naturel. And that is why he warned Adam greatly against the natural. Deswegen he warned Adam. vor dem Natürlichen gewarnt. C'est pour cela il a dit à Adam de faire attention du du monde naturel. He warned him against eating the fruit. Er hat ihn davor gewarnt, die Frucht zu essen. Il a dit de faire attention de ne pas manger le fruit. Because the fruit will take you to the natural. Denn diese Frucht wird dich zum Natürlichen bringen. Il lui a averti, il lui a dit que ce fruit-là va te faire vivre naturellement. Amen. The natural life is hard life. Das natürliche Leben ist ein hartes Leben. Le monde naturel, c'est un monde très difficile. And the natural life is a life that you work. You are the one working. You work for yourself. Ein natürliches Leben, da arbeitest du für dich selbst. Le monde naturel, là, tu travailles toi-même pour toi-même. And the natural life is a life of self. Und ein natürliches Leben ist ein Leben voll von selbst. C'est un monde, le monde naturel, c'est un monde propre. Everybody fights for his own self. That's the natural life. Tout le monde combat pour son propre soi. Amen. Amen. He said he never wanted us to live a natural life. Er wollte nicht, dass wir ein natürliches Leben leben. Il n'a jamais voulu qu'on puisse mener une vie naturelle. Adam rebellion led us to the natural life. Aber Adams Rebellion, Ungehorsam, hat uns zu dem natürlichen Leben gebracht. Mais la rébellion d'Adam et sa désobéissance nous a amenés dans la vie naturelle. Where the true God was no longer our king. Où der wahrhaftige Gott nicht mehr unser König war. Où Dieu n'était plus notre roi. Adam's eyes was opened to the natural world. Die Augen von Adam haben sich der natürlichen Welt geöffnet. Les yeux d'Adam étaient maintenant ouverts pour le monde naturel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Which means death. His eyes were open to death. Das heißt, seine Augen haben sich dem Tod geöffnet. Das signifie que ses yeux étaient ouverts pour la mort. He really wants us to balance us as the Son of God and the Son of Man. Wir sollen einen Ausgleich finden zwischen Menschensohn und Sohn Gottes. Il veut qu'on puisse balancer notre vie, de savoir si balancer comment être l'enfant de Dieu et le fils de l'homme. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He said we are to balance things, you know, as a citizen of heaven, then also we are still here. Wir sollen Dinge ausgleichen als Bürger des Himmels und als Bürger dieser Welt. On doit apprendre à équilibrer les choses étant un enfant de un habitant de du royaume des cieux et un habitant de ce monde ici. He said we are not to live, to keep on living here and forget about heaven. Where he is. Wir sollen nicht invisible heaven. Does not want us to forget it. Wir sollen nicht hier so leben und indem wir so leben, als wenn wir den Himmel, den unsichtbaren Himmel vergessen haben. Donc on ne doit pas vivre dans ce monde et comme si les gens qui avaient oublié notre origine supernaturelle. And also we are here, we are not to reject the supernatural life that he gave us. Aber genauso we are not to reject it. Übernatürliche Leben verweilen, was er uns gegeben hat. Donc faut pas aussi refuser la vie surnaturelle qu'il nous a donné. We are not to ignore the supernatural life he wants us to live here on earth. Das übernatürliche Leben, was er uns hier auf Erden versprochen hat, nicht vergessen. On ne doit pas oublier de vivre cette vie surnaturelle qu'il nous a donnée ici sur terre. And there is what is called spiritual and the physical authority. Denn es gibt die physische und die geistige Autorität. Parce qu'il y a l'autorité spirituelle et l'autorité physique. The physical is you have your body that gives you the right to choose Christ. That's the physical. Die du hast, um dich für Jesus Christus zu entscheiden. La part physique, c'est qu'on a un corps ici sur terre qui nous aide, qui nous pousse à choisir Jésus-Christ. I'm talking about authority now. Spiritual and physical authority. We have both. Wir haben beides, geistige und physische Autorität. On a deux autorités, l'autorité spirituelle et l'autorité physique. Our body gives us the right to choose Christ. Unser Körper verschafft uns den Because we are still here on earth. Uns für Christus zu entscheiden, weil wir immer noch hier auf Erden leben. Notre corps nous donne le droit de décider d'être avec Jésus-Christ. The spiritual is the power of Christ in you to change situation. Aber die geistliche Autorität ist die Kraft in dir, Dinge zu verändern. If you are saved. Wenn du errettet bist. La partie spirituelle, c'est zu ändern. To change situation. To change problems. De changer les situations que tu aides en esprit. It says with authority comes responsibility. Avec autorité comme verantwortung. Avec l'autorité, il vient aussi la responsabilité. Amen. Amen. A man hates responsibility. Aber der Mensch hasst Verantwortung. Mais l'homme déteste la responsabilité. Christ's word means responsibilities. Aber die Welt von Christus bedeutet Verantwortung. Le monde de Jésus-Christ, ça signifie responsabilité. He has given you authority and power to be responsible for whatever you are going through. Er hat dir Kraft und Autorität gegeben, um das durchzustehen, was du durchstehst. Il nous a donné la puissance et l'autorité de surmonter tous les problèmes qu'on a. Before the coming of Christ, no one was responsible. They were not responsible. They could not speak to Satan. Don't have right to speak to Satan before Christ. Hatte kein Mensch Autorität oder Macht gegen den Teufel zu sprechen. Avant que Jésus-Christ puisse venir, il y avait personne qui avait l'autorité d'être devant le diable et de surmonter. You cannot even speak to problems and problems obey you then. Du kannst nicht mehr because you don't have sprechen. Right. Und Probleme konnten nicht mehr gehorchen, weil du kein Recht hast. Ce temps-là, on n'avait même pas l'autorité de parler aux problèmes parce qu'on n'avait pas le droit. Jésus-Christ n'était pas là. But since the coming of Christ. Mais seit dem Kommen von Christus. Mais depuis Jésus-Christ est là. In Mark 11, Jesus says, speak to the mountain. In Markus 11 steht, spricht zu dem Berg. En Marc 11, il est écrit qu'on peut parler sur, commander aux montagnes. It is not Christ's responsibility to speak to the mountain, but you. Es ist nicht, it is your responsibility. Es ist nicht die Verantwortung von Jesus Christus zum Berg zu sprechen, sondern deine. C'est pas la responsabilité de Jésus-Christ de parler aux montagnes, mais c'est la nôtre. It is not Christ's responsibility to speak to things. It is your responsibility. Es ist nicht die Verantwortung von Jesus Christus, zu Dingen zu sprechen, sondern deiner. C'est pas la responsabilité de Jésus-Christ de parler aux montagnes, aux problèmes, mais c'est la nôtre. Once you speak, he make it happen. Wenn du sprichst, dann verwirklicht er das. Quand tu parles, c'est lui qui rend ça capable. Until you speak, things remain the same. Wenn wir nicht sprechen, bleiben die Dinge gleich. Si on parle pas, les choses vont pas changer. If you remember Moses before the sea, before the Red Sea. Wie Mose vor dem Roten Meer. Si tu te rappelles de Moïse avant la mer Rouge. He was crying unto the Lord. Er schrie zu Gott. They were coming. Dass die Ägypter kommen. Il criait vers Dieu et disait que les Égyptiens sont en train de venir. Telling the Lord to do something. Und hat den Herrn darum angefleht, irgendwas zu tun. Il a demandé à Dieu de faire quelque chose. And the Lord said, you do something. Gott hat gesagt, du musst was tun. Mais Dieu l'a dit que lui doit faire quelque chose. And you have the power, you have the authority to do something. Du hast die Kraft und Autorität, was zu machen. Dieu lui a dit que tu as l'autorité, tu as la puissance de changer les choses. The rod with you is Christ. Dieser Stab. Le bâton que tu as avec toi, ça c'est Jésus-Christ. Whatever you use it to touch, obey you. That's Christ. If you have Christ. Was immer du damit berührst, musst dir gehorchen. Toute chose que tu touches avec ce bâton là, ça va te obéir. And Moses brought out the rod and touched the sea. And the Lord did something. He's waiting for you. Et Moïse a touché avec ce bâton la mer et quelque chose s'est passé là. Praise the Lord. You know, he has his own responsibility. That's Christ. Christ hat seine eigene Verantwortung. Jésus-Christ, il a sa propre responsabilité. But until you move, he can do nothing. Aber erst wenn du dich bewegst, kann er etwas tun. Mais si tu ne fais rien, il va pas aussi rien, il peut aussi rien faire. He said, whatever you bind on earth is bound in heaven. You have to bind it on earth before it's bound in heaven. Was immer, are you getting something? Donc tout ce qui est condamné par terre est aussi condamné par cieux. It means heaven is waiting for you. Ça veut for the something, so that they can move. Donc ça signifie que c'est le ciel qui attend, attend ton commandement. Praise the Lord. Amen. We are to believe that we are of heaven. Wir müssen glauben, dass wir vom Himmel sind. On doit croire qu'on vient du ciel. We are to also believe that we are of the supernatural. Wir müssen auch glauben, dass wir zum Übernatürlichen gehören. On doit aussi croire qu'on appartient au supernaturel. It's only God's children that do not understand this. Nos Kinder Gottes verstehen das nicht. Seulement les enfants de Dieu ne comprennent pas. The satanic children, family, they know what it is to be. To have relationship directly with Satan. They know what it is. Die verstehen, was es bedeutet, eine Beziehung zum Teufel zu haben. Mais les enfants du diable, eux, ils connaissent et ils comprennent, ils savent comment avoir leur relation avec leur père. But God's children don't even know. Aber Kinder Gottes wissen es nicht. Mais les enfants de Dieu, eux, ils savent pas ça. People are more afraid of the witch doctors than they are afraid of pastors. Leute haben mehr Angst vor Magiern und Hexen als vor Pastoren. Il y a des gens qui sont plus, ils ont plus peur des magiciens qu'avoir peur des pasteurs. They fear, you know, for them to offend the witch doctor. They know that it's a big problem for them, that it can kill them immediately. Something can happen. Einen Satanisten irgendwie krumm kommen, weil sie Angst hätten, dass er sie auf der Stelle tötet. Ils vont jamais vouloir avoir des problèmes avec un magicien parce qu'ils savent que ce magicien-là peut leur tuer directement. Because, you know, God's children, they don't even know who they are. Aber Kinder Gottes wissen eben nicht, wer sie sind. Mais les enfants de Dieu, ils savent même pas qui ils sont. They don't know that they don't know that they are command things to happen and it happens. Sie wissen nicht, dass sie Dinge befehlen können und sie werden passieren. Ils ne savent pas qu'ils peuvent commander les histoires et les choses vont marcher. They don't know that they have the keys. Sie wissen nicht, dass sie die Schlüssel haben. If you are a child of God, ils ont une clé. To open and to lock. Zu öffnen und zu schließen. Une clé pour ouvrir et pour fermer. You are more dangerous than any witch doctor. Wir sind gefährlicher als irgendwelche Satanisten. Nous sommes plus dangereux que des magiciens. Praise the Lord. Et des diables. We are to believe of this, you know, that we are of the supernatural. Wir müssen glauben, dass wir vom Übernatürlichen sind. On doit croire qu'on vient du supernaturel. And we are to expect it. Wir sollten es erwarten. Et on doit s'y attendre à ça. You know, if you are in Africa, example Nigeria. Wenn du beispielsweise in Nigeria bist. Si tu es par exemple en Nigeria. You know you are there and you will not be surprised or shocked of things that are happening there. Because you know their system. Bist du nicht überrascht über die Dinge, die dort passieren, weil du ihr System kennst? Tu seras pas choqué si tu vois que le système de là est en train de fonctionner parce que tu sais que tu es là. So also, that side, you know, here in Germany, you know, you understand the system. So you are not surprised of things happening here. Genauso wie wenn du in Deutschland lebst, wirst du dich auch nicht darüber wundern, wie das System in Deutschland läuft, weil du hier aufgewachsen bist und damit vertraut bist. Et c'est comme ça, si quand tu vis en Allemagne, tu n'es pas surpris s'il y a des choses qui marchent comme les Allemands aiment que ça marche. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The God's children are surprised of the supernatural world that they are born into. Are you getting it? When things happen, they shock you. You are surprised. Mais les enfants de Dieu sont vraiment surpris de leur vie surnaturelle quand quelque chose nous arrive. Surnaturellement. You know, as a German citizen, for example, if you visit Nigeria, you are still a German. Though you are in Nigeria, do you know that? Because of your citizenship. Wenn du zum Beispiel als deutscher Staatsbürger Nigeria besuchst, bist du immer noch ein deutscher Staatsbürger. Du besuchst einfach nur ein anderes Land gerade. Même si tu es un Allemand et que tu es en vacances ou bien tu en Nigeria, tu restes un Allemand parce que tu es seulement tu fais seulement une visite. So also, as God's children, we are to know that we are here, but we are not of here. Genauso we are of a citizen of heaven. Genauso sagen wir als Kinder Gottes, is somebody wissen, getting dass, it? Wir Bürger des Himmels sind und nicht zu dieser Welt gehören. Et c'est comme ça aussi, étant un enfant de Dieu, on doit savoir que on vient du royaume des cieux et on n'appartient pas à ce monde. Our world is not a natural world. Unsere Welt ist keine natürliche Welt. Notre monde n'est pas un monde naturel. Amen. In John 6. Johannes 6. Jean 6. You know, they wanted to make Jesus king in John 6:15. Ils voulaient faire de Jésus-Christ un roi. Amen. Mm-hmm. But he rejected it. Mais lui, il a refusé ça. Because it is the he is already a supernatural king, which is greater than the natural. Are you getting it? Parce qu'il est déjà un roi surnaturel. Il n'a pas besoin de ce poste ici. For him to accept that of the natural is demotion. Damit es wäre für ihn eine Herabstufung, diesen natürlichen Königstitel anzunehmen. Et pour lui, ça allait être un dégradement. Natural kings of the natural world. Les natürliche Könige gehören zu dieser natürlichen Welt. Parce que le roi naturel appartient au roi naturel. Romans 8:5. Römer 8. Talks about the flesh. Let's go there, please. Praise the Lord. Romans 8:5. Yes. Amen. Amen. It says, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. Amen. Il dit, en effet, les hommes livrent à eux-mêmes tendant vers ce qui est conforme à l'homme, livre à lui-même, mais ce qui est en esprit tendant vers ce qui est conforme à l'esprit. Christ is of the spirit. Christ is from God. Jésus-Christ est en esprit. Il vient de l'esprit. He is of the supernatural world. Er gehört zur übernatürlichen Welt. Il appartient au monde surnaturel. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Revelation 12, verse 12, Jesus said, rejoice, you heavens. Da sagt Jesus, freut euch, ihr Himmel. Apocalypse 12:12, il dit, réjouissez-vous au ciel. Why? Wieso? Pourquoi? He said, because our world is no longer the natural, but the supernatural. Unsere Welt nicht mehr die natürliche, sondern die übernatürliche. Parce que notre monde n'est plus naturel, il est devenu surnaturel. Amen. Amen. Our world is no longer the natural, but of the supernatural. Unsere Rejoice. Welt nicht mehr die natürliche, sondern die übernatürliche. Réjouis-toi parce que notre monde n'est plus naturel, c'est devenu supernaturel. In Christ's supernatural world, there's no worries, no stress. In der übernatürlichen Welt von Christus gibt es keine Sorgen, keinen Stress. Full of rest. Parce que le monde surnaturel de Jésus-Christ, il n'y a pas de problèmes, il n'y a pas de stress. No weeping, no tears. Kein Wein, keine Tränen. Tu ne pleures pas, tu n'as pas de regrets. No natural result can threaten you. Keine natürlichen Ergebnisse können dich bedrohen. Il n'y a pas des résultats naturels qui peuvent t'angoisser. Everything of us right now, they are all supernatural. Alles von uns ist übernatürlich. Tout ce qui nous appartient devient surnaturel. Our world is where Satan cannot control. Unsere Welt ist die Welt, die der Teufel nicht kontrollieren kann. And you have to be aware of it. Und das sollte uns bewusst sein. On doit savoir que notre monde c'est le monde où it belongs to Christ. Contrôlé. It belongs to Christ. Gott Christus. Ça appartient à Jésus-Christ. Amen. Amen. Let's go to John 10:10. John 10:10. Jean 10:10. Jesus talks about the life he gave us there. Jesus spricht über das Leben, was er uns geschenkt hat. Jésus parle de la vie qu'il nous John a donné. John 10:10. Johannes 10:10. He said, the thief cometh not, but to steal, kill and destroy. The thief kommt, please watch. He said, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Amen. Amen. If we have life, Jesus will not come to give us life. No need to give us life. We will have life. Si on avait eu une vie, là, Jésus-Christ n'allait pas venir pour nous donner sa vie. It means we are not having life, we are having death. Wir hatten den Tod. Donc ça signifie que vu qu'on n'avait pas la vie, on avait la mort. He now came to give us life. Er kam uns das Leben zu geben. Il est venu pour nous donner la vie. Not just life, but overflow life. Abundance. Pas seulement la vie, mais une vie abondante. Praise the Lord. Amen. If you look at the Garden of Eden, it was overflow. Im Garten von Eden war Überfluss. Si tu regardes le jardin d'Adam, d'Eden, il n'y avait que de l'abondement. Everything that we all prepared for Adam. Alles wurde Everything Adam prepared for him. Vorbereitet. Tout était préparé pour Adam. In Christ's world, he walk, you rest. In der Welt von Christus arbeitet und wir ruhen uns aus. Dans le monde de Jésus-Christ, c'est lui qui travaille et nous, on se repose. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to stop expecting natural things. Er möchte, dass wir aufhören, natürliche Dinge zu erwarten. Il veut qu'on puisse, arrêter de nous y attendre des histoires naturelles. He wants us to know what is going on in our world. Wir sollen wissen, was in seiner Welt passiert. On doit savoir ce qui se passe en son monde. Your joy is not a natural joy. Unsere Freude ist keine natürliche Freude. Notre joie n'est pas une joie naturelle. Your peace is not a natural peace. Unser Frieden ist kein natürlicher Frieden. Notre paix, c'est pas une paix naturelle. Everything in Christ's world is not natural. Alles von Jesus Christus ist nicht natürlich. Tout de Jésus-Christ rien n'est naturel. Your husband, wife, children, mate, you know, just name them. They are not natural. Alles was dein Leben betrifft, auch deine Ehe, deine Kinder, dein Wohnen. Your blessing, your victory, everything. Toute ta vie, tout ce qui est dans ta vie, ça, même ton mari, tes enfants, tout ça, c'est quelque chose surnaturel. It is like Christ, you know, Christ coming. He's coming, everything about him, nothing was natural. C'est genauso wie das Kommen von Jesus Christus. Exactly. C'est aussi comme Jésus quand il était venu, rien n'était naturel là. Il est venu surnaturellement. He said his children are not enjoying him because they are full of the natural. Seine Kinder genießen nicht, weil sie immer das Natürliche erwarten. Il a dit que ses enfants n'ont pas plaisir avec lui, en lui, parce qu'ils sont en train de s'y attendre des histoires naturelles. You know, les histoires naturelles. How Christ was conceived. You know, if you... Praise the Lord. Yeah. Everything about Christ. Alles von Christus. Tout de Jésus-Christ. Even our body today. Our blood, our bones, muscles, veins, all our properties, including your account, they are all supernatural. Stop seeing them like you see them before, you became God's children. Amen. We don't have anything natural. On n'a rien de naturel. You know, Satan walk through knowledge. Der Teufel arbeitet durch Erkenntnis. Donc le diable, il travaille. So also Christ walk through knowledge. So arbeitet auch Christus durch Erkenntnis. Il travaille à travers la connaissance, comme Jésus-Christ aussi. Il travaille aussi par. He said, "My people perish for lack of knowledge." Jesus sagt, dass sein Volk zugrunde geht an Mangel von Erkenntnis. Jésus-Christ dit que mon peuple périt par manque de connaissance. If you don't know your father's inheritance, you will be poor forever. Wenn du das Erbe deines Vaters nicht kennst, like your father was poor. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas la richesse de ton père, tu seras vraiment très déçu. You can live by the well and die of thirst. Du kannst am Brunnen leben und dennoch verdursten. Tu peux vivre à côté de la fontaine, mais tu vas mourir de soif. Because you don't know the well belongs to you. You don't know how to draw the water. You don't know nothing. Ask God's children today. Parce que tu sais pas comment prendre de l'eau de cette fontaine là, par exemple. For God's children to be poor is not normal. Es ist nicht normal, dass Kinder Gottes arm sind. C'est pas normal que les enfants de Dieu puissent être puisse manquer de l'argent. For God's children to be full of sicknesses and diseases is not normal. We have been redeemed from all. Krankheiten sind und Seuchen sind. C'est pas si normal que des enfants de Dieu puissent avoir des maladies parce que c'est Jésus-Christ qui a amené cette qui a détruit ce mal. Jesus said he came to deliver us from this present evil world. Jesus sagt, er kam, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu erlösen. Jésus-Christ, il a dit qu'il est venu nous délivrer de ce monde vraiment démoniaque. He said we have been delivered from all those things. Wir wurden erlöst von all diesen Dingen. Il a dit qu'il nous a délivré de tout ce monde. We are now getting something. Yeah. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Let's go to Luke 1. On va lire Luke 1. Amen. Lucas 1. And see our lifestyle. Don't expect natural. Expect the supernatural. Erwarte übernatürliches. Ne t'y attends pas quelque chose naturel. Attends pas quelque chose surnaturel. Amen. Praise the Lord. Luke 1, from verse 28 to 35. Lucas 1. Luke 1, 28. And the angel came. That's Angel Gabriel. Amen. And the angel came in unto her and said, hey, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at this saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. We should not be surprised of such saying today. Amen. L'ange attendait chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Amen. And the angel said unto her, fear not. You are not, you know, for you to be afraid, you have a problem. You don't even know, you are not used to Christ. Si tu as peur, ça signifie que tu ne connais pas ton Père. He wants us to be used to his word. Il veut qu'on puisse être habitué à sa parole. What are the things that are happening in Germany today? We are not surprised because we know what is happening. But in Christ's world, we are so surprised of things happening there. In der Welt von God, in Deutschland passieren, sind wir nicht überrascht. Aber wenn Dinge im Königreich Gottes passieren, sind wir so krass überrascht, weil wir nicht daran gewöhnt sind. Quand il y a des choses qui se passent en Allemagne, on n'est pas surpris parce qu'on connaît ce monde ici. Mais quand quelque chose se passe au monde spirituel, là on est vraiment surpris. And the angel said unto her, verse 30, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. That is grace. I found grace. Du hast Gnade gefunden. L'ange dit, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Tu as trouvé une faveur. Amen. And behold, thou shalt conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Amen. Amen. You see something there. That of the physical, that of the flesh, David as the father. David as the father im physischen. Verset 32, il dit, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui a donné le trône de David, son ancêtre. In the spirit, where David was in the spirit, he called Jesus Lord. Als David im Geist war, hat er Jesus Herrn genannt. Quand David était en esprit, il a appelé Jésus-Christ mon Dieu. You remember the dream that Papa dreamt of? Some days or some weeks ago. Amen. Ich erinnere mich an den Traum, den Papa hatte. Okay, some days ago. Vor ein paar Tagen. Amen. Rappelez-vous du songe que Papa avait. The Lord revealed this spiritual world to him. Der Herr hat ihm die geistliche Welt offenbart. Dieu lui a révélé le monde spirituel. Just like David was in the spirit, he called Jesus Lord. But in the physical, he is the father of Jesus. Genauso wie im geistlichen David Jesus sein Herr nennen konnte. Obwohl im physischen er eigentlich seine Uropa ist. Donc comme en esprit David a appelé Jésus-Christ Seigneur, mais physiquement il était son ancêtre. Amen. Amen. And it shall reign over the house of Jacob, verse 33, forever. And of his kingdom there shall be no end. Amen. Amen. No end to Christ's kingdom. Kein Ende für das Königreich. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. The kingdom of this world is just a short time. Das Königreich dieser Welt ist nur für eine bedingte Zeit. Ce monde ici est un temps très court. But that of Christ is forever. Is that not interesting? Le royaume de Dieu règne toujours. Is it not joy for us to belong to that kingdom? This kingdom that there is no end to it. Donc on doit se réjouir parce qu'il n'y a pas de fin. Praise the Lord. Verse 34. Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Praise the Lord. L'Esprit Saint descend sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. This question is a very good question. Cette phrase est une très bonne phrase. Because you know, if not, you go through, you will do things in the flesh and not in the spirit. Wirst du Dinge im Fleisch tun und nicht im Geist? Marie avait demandé comment se fera-t-il. Cette question est une très bonne question, sinon tu vas faire quelque chose dans la chair. Zechariah 4:6 said, it is not by power, it's not by mind, but by the spirit, said the Lord. Zacharias 4:6 ist nicht durch Kraft oder Macht, sondern durch den Geist. Dans Zacharie, il est écrit que ce n'est pas par puissance, c'est par esprit. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Praise the Lord. Amen. This is our lifestyle. Amen. And this should be our life. That's unser Leben sein. Et ça c'est notre mode de vivre. Amen. Amen. She asked, is it going to be natural or supernatural? Sie hat gefragt, wird es auf natürlichem Wege sein oder übernatürlichem Wege? Et s'est demandé si ça sera dans par une voie naturelle ou surnaturelle. Your marriage is not going to be natural. Deine Ehe wird nicht. Nothing of our children are natural. Ton mariage ne sera pas naturel. Rien des enfants de Dieu est naturel. Our world is not a natural world, but supernatural world. Unsere Welt ist keine natürliche Welt, sondern eine übernatürliche. Notre monde est un monde surnaturel. The angel said to her, nothing of Christ is natural. Und der Engel hat gesagt, dass nichts von Christus natürlich ist. Et l'ange lui a dit que rien de Dieu et de Jésus-Christ est naturel. That is our life. Das ist unser Leben. Ça, c'est notre vie. And that is the life Christ gave us. Und das ist das Leben, was uns Christus gegeben hat. C'est la vie que Jésus-Christ nous a donné. But we are so used. To the natural. Aber wir sind so gewöhnt an das Natürliche. Mais on est trop habitué au naturel. And it hardens our heart towards the supernatural. Und es verhärtet unser Herz gegenüber dem Übernatürlichen. Et ça endurcit notre cœur contre le surnaturel. Everything you see, everything you have. Again, all your belongings. None of them is natural. Life is greater than all. If your life is supernatural, all others are supernatural. Wenn dein Leben übernatürlich ist, ist auch alles, was darunter fällt. Si ta vie est surnaturelle, donc toute autre chose est aussi surnaturelle. Praise the Lord. You know, Moses to deliver the children of Israel. Dass Mose die Kinder Israels errettet hat. Moïse avait sauvé les enfants d'Israël. From the hand of Pharaoh. Von der Hand des Pharaos. De la main du Pharaon. It was not natural. Das war nicht natürlich. Ça, c'était pas aussi naturel. Young Luca, you know, you need to just go through them. Amen. Young Luca, the life of God people. Schau dir das Leben an, der Kinder Gottes. Regarde la vie des enfants de Dieu. You know, the Bible says what they have compared to what we have is greater than what they have. Das, was sie haben. Das, was wir jetzt haben, ist größer als das. La Bible dit que ce que nous on a maintenant, c'est même plus que ce qu'ils eux ils avaient. It's a pity that we never believe anything. Aber es ist traurig, dass wir nichts davon glauben. Mais c'est très triste qu'on n'y croit pas. You never believe that when you speak to things, we obey you. They are to obey you. Wir glauben nicht, dass wenn wir zu Dingen sprechen, sie uns gehorchen. On croit jamais que quand on va parler ou commander des histoires à quelque chose, que les histoires vont nous obéir. Praise the Lord. You know, for Moses to be able to stand before Pharaoh and deliver the children of God from his hand was not natural. Dass Mose die Kinder Israels aus der Hand des Pharaos retten konnte, war nicht natürlich. Le fait que Moïse a délivré les enfants d'Israël sur le régime de du Pharaon, c'était pas naturel. No wonder God said, no, I have not seen, nor hear what he prepared for God for you. Kein Wunder, dass Gottes Wort sagt, dass noch kein Ohr hat gehört und noch keine Augen gesehen, was der Herr vorbereitet hat für die, die ihn lieben. Et c'est pour cela Dieu aussi dit que il y a personne qui a vu et ni entendu ce que Dieu est en train de préparer pour ses enfants. You underrate yourself so much. Aber wir unterschätzen uns so sehr. On est en train de nous sous-estimer. You don't know who you are. Parce qu'on ne sait pas qui on est. You are like Gideon. On ne connaît pas. You remember Gideon. Comme Gideon. When God called him mighty man, before God said you are a mighty man. Ein mächtigen Krieger genannt. He was surprised. Ich? Lui, il était très surpris. Okay. Because he was full of the outside. Denn er war voll vom Äußeren. I'm the last of my father's children. I'm this. You know? Il était très surpris parce qu'il se disait que je suis le dernier de tous mes tous les enfants de mon père. Earlier you know you are here, but you are not of here, the better for you. Umso eher du weißt, dass du hier lebst, aber nicht von hier bist, umso besser für dich. Le plus vite que tu comprends que tu habites ici, mais tu n'appartiens pas à ce monde, c'est mieux pour toi. Praise the Lord. Alleluia. And you have to know that everything of you there, you know what time, you know what God, what Christ is going to do in your life. They are not, you know, we are not, you know, Moses did not even know. That's why he wanted to do it with flesh and blood. And he killed somebody. Und Mose wusste es zum Beispiel nicht. You have to know. Er hat gedacht, that is not through flesh and blood. Dass es natürlich passieren wird. Und deswegen hat er es durch Fleisch und Blut versucht umzusetzen, was er ihm gesagt hat. Moïse ne savait pas ça, par exemple. Il avait commencé à faire les histoires par la chair. Et ça l'a poussé à tuer quelqu'un, par exemple. You don't try to do things naturally. Tell your father. He will tell you what to do. Nicht natürlich zu tun. Frage deinen Vater, er wird dir sagen, was du zu tun hast. On ne doit pas essayer de faire des histoires naturellement. Faut dire à notre père et lui, il va nous dire comment le faire surnaturellement. Try to do things naturally, you will kill somebody. Like Moses. Anfängst Dinge natürlich zu tun, wirst du jemanden töten. Si tu commences à faire des histoires naturelles, tu vas commencer. Ça va te pousser à tuer quelqu'un comme Moïse. Again, it is not by power, not by mind, but by the Spirit. That is Zechariah 4, verse 6. Amen. Nicht durch Kraft, sondern durch den Geist. C'est pas par puissance, c'est par esprit. You know, Christ wants us to really know this. He said, you have been waiting so long. Und Christus möchte, dass wir das wissen, denn er hat lange darauf gewartet. Jésus-Christ veut qu'on puisse comprendre ça parce qu'il a vraiment attendu plus qu'on puisse le comprendre. If you do not know, he can hardly do it through you. Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, wird er die Wahrheit nicht durch uns verwirklichen können. Si tu connais pas la vérité, il va pas aussi pouvoir faire la vérité à travers nous. Because if he is revealing them to you and you don't know them, you are going to be rebuking them. Weil wenn du anfängst zu verweigern. Parce que si il commence à nous révéler les histoires et nous on lui connaît pas, on va commencer à le refuser ça. Amen. Amen. You know, Moses have to know and learn to submit through the supernatural power of God. Mose musste sich der to know and to submit sich in the burning bush. Remember. Moïse a dû se soumettre à la puissance surnaturelle de Jésus de Dieu. Mary have to know the system. Marie muss das System verstehen. Marie a dû aussi comprendre le système. So that she will not go and sleep with Joseph. Damit sie nicht mit Joseph somebody getting it. Parce que sinon si elle ne comprenait pas, elle allait partir coucher avec à Joseph par exemple. Everything going to be done through the power of the of the Holy Spirit. Alles wurde getan durch die Kraft des Heiligen Geistes. Tout a été fait par à travers la puissance du Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Even in the Old Testament. Selbst im Alten Testament. Même dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. We talked about that of Moses. Wir haben über das mit Mose gesprochen. On a parlé de Moses. What about Elijah? Elijah victory. Elijah Elie. Over the 400 prophets of Baal. Über die 400 Propheten von Baal. Elie et les avec les 400 prophètes de Baal. In 1 Kings 18, verse 21, if you go there and read it and see that is Christ, that is He just wants you to be the just ambassador. Praise the Lord. Alleluia. Nothing natural. Fire from heaven. Wir haben Feuer vom Himmel gesehen. Before he finished the prayer, you know, fire came from heaven. Bevor er das Gebet zu Ende gesprochen hat, ist dieser Feuerregen gekommen. Avant qu'il puisse finir avec sa prière, il y a eu du feu qui venait du ciel. He said, "What we have today is greater than what they have." Und er sagt zu uns, dass das, was wir heute haben, größer ist als das, was sie hatten. Et il a dit que ce que nous en a maintenant, c'est plus grand que ce que eux ils ont. But it is as if what they have is greater than what we have. Aber sieht so aus, als ob das, was sie haben, größer ist als das, was wir heute haben. Mais quelquefois il nous semble que ce que eux ils avaient c'est plus grand que ce qu'on a maintenant. Praise the Lord. Alleluia. The Lord wants us to know. Der Herr will, dass wir es wissen. Dieu veut qu'on puisse connaître, comprendre. If we don't know, we will run like Elijah ran away from that woman with a note. Aber wenn wir das nicht wissen, werden wir genauso flüchten. And you still remember that Elijah, what happened there? Nachdem er diese Botschaft von Jezebel bekommen hat, diesen Drohbrief. Si on le connaît pas, on comprend pas notre système, on va aussi commencer à fuir comme Élie quand il avait fui à travers le message de la reine Jezabel. You know, if you look at it, Elijah started with God. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass Elijah mit Gott angefangen hat, aber es nicht mit ihm zu Ende bringen konnte. Si on regarde bien, Elie avait commencé avec Dieu, mais il n'avait pas continué avec Dieu. He started with the supernatural, but he was now in the natural. Er hat angefangen mit dem Übernatürlichen, angefangen mit dem Übernatürlichen und ist das dann mit dem Natürlichen zu Ende gebracht. Il avait commencé avec le surnaturel, mais il a continué avec le Everything of you, they are all supernatural. Amen. Everything. Tout ce qui vient de nous est surnaturel. De A à Z. Amen. What about Elisha? Elisha's victory over the Syrian army was not natural. Elijah's sieg über die syrische Armee war nicht natürlich. How are we going to so live this life? N'était pas aussi naturel, était surnaturel. Wie werden wir dieses Leben führen? The life that Jesus gave us. Das Leben, was uns Jesus gegeben hat. La vie que Jésus-Christ nous a donné. Praise the Lord. Elisha with the Syrian army. Elijah that victory. Army. It was not natural. It was supernatural. Everything there. Cette victoire n'était pas naturelle, c'était surnaturel. Also again Elijah. Nochmal Elijah. Et encore Elie. Going to the king Ahab. Als er zum König Ahab gegangen. Quand il est parti chez le roi Ahab. And after speaking to the king. Und nachdem er zum König gesprochen hat. Après d'avoir parlé au roi. You know everything there. They were all supernatural. Alles war übernatürlich. That's the life the Lord has given us. Das Leben, was uns der Herr gegeben hat. Ça, c'est la vie que Dieu nous avait donné. Amen. Amen. After speaking to the king, the Lord said, go. I will send, go to under a tree. I will send a bird to feed you there. Geh unter einen Baum und ich werde ich werde den Vögeln sagen, dass sie dich dort ernähren sollen. Dieu a dit que va sous l'arbre, et moi je veux chercher un oiseau pour te nourrir. When the fool was, when there was no more water, you know, he never forget his children. Er vergisst seine Kinder. He never forget his family. Er vergisst seine Familie. Il n'oublie jamais ses enfants, il n'oublie jamais sa famille. Amen. Once it comes for the true God, you expect the impossibility to be possible. Wenn es um den wahrhaftigen Gott geht, nothing is impossible. Müssen wir erwarten, dass das Übernatürliche möglich ist. Nichts ist unmöglich. Quand il s'agit de Dieu et de Jésus-Christ, on doit vraiment s'y attendre que ce qui va se passer, ce sera quelque chose de surnaturel. On doit s'y attendre à quelque chose de surnaturel, pas de quelque chose de naturel. The Lord himself was with Elijah, feeding him. Send the bird to feed him. War selbst persönlich mit Elijah und hat ihn versorgt durch Vögel. Dieu lui-même, il avait er hat ihn versorgt durch Vögel. Il a pris soin de Eli avec à travers des oiseaux. Amen. Amen. And from there to the widow woman. Und von dort zur Witwe. Et là, il lui a aussi envoyé chez la femme veuve. The Lord said our heart is being hardened by the natural system. Der Herr sagt, unser Herz wird verhärtet durch das natürliche System. Dieu a dit que ce monde est endurci, notre cœur est endurci à travers de. He said we are not sensitive to his system at all. Wir sind nicht sensibel für sein System. On est plus sensible pour son système. We are so used to hard work. Wir sind gewöhnt an harte Arbeit. On est vraiment habitué à trop travailler. We are not used to Christ working for us at all. Wir sind nicht daran gewöhnt, dass der Herr für uns arbeitet. On n'est pas habitué que Dieu puisse travailler pour nous. If there was anything supernatural, the news should be more. Wenn im Alten so I don't know if somebody is getting it. Ist, the news should be more. Donc s'il y a quelque chose qui est passé de surnaturel au passé et maintenant au nouveau, ça doit encore être de plus. That your life is natural should be boring to you. Wenn unser Leben natürlich ist, sollte das langweilig sein für uns. Si notre vie est naturelle, ça doit être ennuyant pour nous. You know, we were yesterday, we were in Mark 6. Wir waren gestern in Mark 6 in der Bibel schon, ne? Amen. Wir haben lu Mark 6. Jesus rebuked them. Why? Because, you know, because they could not even remember the 5 loaves and 2 fish that he used to feed thousands. They could not even. They did. It did not come to them. And Jesus said, "How hard your heart is." Die Jünger konnten sich nicht daran erinnern, wie der Herr so viel Kleines vermehrt hat. Et les disciples n'arrivaient plus à se rappeler que Dieu avait multiplié les poissons qui étaient Dieu les a multipliés en beaucoup. Just food. Do not remember food. Ils ne pouvaient plus se rappeler de la nourriture. What about now that we have the Spirit? Was mit jetzt, wo wir den Geist haben? Et maintenant, quand on a l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Now we should be more rebuked. Jetzt sollten wir noch mehr ermahnt werden. Et maintenant, on doit encore être plus averti. Stop doubting Christ. Hört auf, an Christus zu zweifeln. On doit arrêter à douter de notre Dieu. With him, all things are possible. Believe it. Avec lui, tout est possible. Take your authority and power and speak to things. Command things. Nimm deine Kraft und Autorität, um Dinge zu befehlen. Tu dois prendre ta puissance et ton autorité et commander les histoires. I heard it from a pastor. Their mother died. They have 7 girls. They have 7 children. The guys, they gathered together, they prayed until their mother raised up from the dead. Ich habe von dem Zeugnis gehört, dass... They said, you are not burying you. You are waking up. And he followed them to start to buy food. And he came home and they started cooking. dass mehrere Geschwister eine Mutter hatten und diese Mutter gestorben ist. Und dass diese Geschwister sich dann zusammengeschlossen haben und gesagt haben, dass diese Frau nicht sterben wird heute. Und sie haben für sie gebetet und sie ist aufgestanden und danach sind sie einkaufen gegangen. J'avais vu un témoignage où il y a une mère qui est morte et ses 6 enfants se sont fâchés, se sont commencé à prier et jusqu'à ce que la mère elle s'est réveillée, elle s'est réveillée et ils ont commencé à sont partis acheter à manger, ils ont préparé comme si rien n'était. You know, we pray 2 minutes, 3 minutes, we are tired. Wir beten 2-3 Minuten, sind wir müde. Quelquefois on prie 2-3 minutes et puis on est fatigué. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Remember, the man of God was preaching. Said there was a pastor. He would tell them go and heal. He would not say go and pray, go and heal them. Not go and pray for them, go and heal them. And don't stop praying until they are healed. They're just not sleeping, not doing anything until somebody's. You know, today 2-3 minutes, everybody. Let's go. Und es gab ein Pastor, der auch zu seinen Leuten mal gesagt hat, ey, ich habe euch nicht gesagt, ihr sollt für die Leute beten, sondern ihr sollt diese Leute heilen. Und ihr sollt auch nicht aufhören zu beten, bis sich etwas tut. Weil oft als Kinder Gottes, wenn nach 2-3 Minuten immer noch die Person sagt, es tut immer noch weh, sagt man einfach, ja, okay, wahrscheinlich wird das prozessweise dann einfach geheilt. Man hat gar keine Ausdauer mehr. Amen. Le pasteur qui disait qu'il n'a pas envoyé les gens pour partir prier pour les gens. Il a envoyé les gens pour partir guérir, juste guérir, parce que il dit que les gens n'ont plus de force pour prier longtemps. Praise the Lord. Alléluia. We quickly go to 2 Kings. 2 Kings. On va lire 2 Rois. I'm going to see somebody doubting God. Because we are not doubting. Don't doubt your father. On doit pas douter notre père. And it is not over until you say it's over. Was ist nicht vorbei, bis sagt, dass es vorbei ist. C'est pas fini jusqu'à quand tu vas dire que c'est fini. We are not talking about religion. We are talking about Jesus Christ. Wir reden nicht über Religion. Wir reden über Jesus Christus. On parle pas de la religion. On parle de Jésus Christ. With religion, we know, yeah, there's no, it's just rubbish. Mit Religion ist das Unsinn. There's no Christ. Aber mit Christus ist das Wahrheit. On sait que dans la religion, ça n'a pas de sens, mais avec Jésus Christ, c'est la vérité. Religion is not a savior, it's Christ that is savior. Amen. Religion ist kein Retter, Christus ist der Retter. La religion n'est pas un sauveur, c'est Jésus Christ qui est notre sauveur. Praise the Lord. 2 Kings, chapter 7. We quickly read from verse 1. Amen. Then Elisha said, hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, 7 from verse 1. Tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gates of Samaria. Da sprach Elias, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl, 1 Schekel gelten und 2 Maß Gerste, 1 Schekel. Élisée répondit, écoute ce que dit l'Éternel, voici qu'il déclare, demain à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'or. Pour le même prix. Please learn never to doubt Christ. Tu lernes Christus nicht anzuzweifeln. Il faut vraiment apprendre à ne pas douter de Dieu. De Jésus. Amen. C'est mortel. You know, sometimes we're sitting so small. How we God do that? How we do? You know, we just twisting. We never believe anything. Oft sind wir Dinge so klein. Wir glauben nichts. Quelquefois on voit des histoires. We wonder why things are not working for us. On voit rien, dass wir nichts sehen. Et on se demande pourquoi les choses ne marchent pas. In Deuteronomy said, if you cannot believe, how can I do it through you? In you or through you? Wenn du nicht daran glaubst, you cannot believe it. Wie soll ich es dann durch dich tun? En Deuteronome, il dit que si toi tu ne crois pas, comment peux-je faire ça à travers toi? Besides, he wants us to believe that our life, everything of us, is supernatural. And we have to expect it. Il veut qu'on puisse croire et comprendre que tout ce qui est dans notre vie est surnaturel. And in verse 2, it said, then a Lord on whose hand the king claimed answered the man of God and said, behold, if the Lord will make windows of heaven, may this thing be. Are you seeing something? Somebody is doubting. He's doubting. What? So, you know, you should better be afraid of a man of God that is really a child of God. Und hier dieser Offizier macht sich so fast schon darüber lustig, über das, was Elisa hier sagt. Und eigentlich sollten wir uns fürchten, wenn wirklich ein wahrhaftiger Mann Gottes, ein Kind Gottes wirklich spricht und prophezeit. Honey says, il y avait cet officier qui doutait de ce que Elie était en train de dire. Honey says, behold, thou shalt see it with your eyes, but shall not eat thereof. You know when... You will see it, but you will not eat it because you don't believe it. Aber nicht davon essen, weil du es nicht glaubst. Somebody is doubting God. Tu le verras de tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas. That's why I just pity people that doubt me when I speak to them. Deswegen habe ich Mitleid mit Leuten, die mich anzweifeln, wenn ich spreche. C'est pour cela que j'ai pitié des gens qui sont en train de me jeter quand je parle avec eux, parce que moi je sais ce que je dis. Like Jesus said in John 4. He said, we know who we worship. You don't know who you worship. Wie in Johannes 4 steht, dass Jesus sagt, the Samaritan woman. Ihr wisst nicht, wen ihr anbetet. Wie wisst ihr, wen wir anbeten? Jean a dit, I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. Je sais qui je suis, je sais qui je prie, mais toi, tu ne sais pas qui tu pries. Praise the Lord. Hallelujah. You can see this, you know, here in Elisha. Don't just, you know, it's not the outside. It's not the baby that the three wise men went to worship. It's not just the body. That is the true God that you see. Und genauso wie bei den drei Weisen, als sie zu Jesus gegangen sind, die haben nicht das Baby angebetet, sondern den Geist. C'est comme les trois mages qui étaient partis vers Jésus-Christ. Ils n'ont pas prié à l'enfant, ils ont prié, ils ont vu le roi dans l'enfant. People see you, they size you up, they just say, who is this? They don't know that is the true God that is standing before them. Leute, schauen nicht an und denken, sie können nicht werten durch dein Aussehen. You just tell the ground to open its mouth and swallow you. Aber sie wissen nicht, wer vor ihnen steht. Who is standing before you? Sie wissen nicht, dass die Person, die vor dir steht, diese Macht hat, einfach zu befehlen, dass dieser Boden sich öffnet und alle verschluckt werden. Quelquefois, les gens se disent, qui est la personne qui est devant toi? Ils se doutent, ils se demandent qui es-tu? Mais ils ne savent pas que tu es une personne très grande, que tu as l'autorité d'ouvrir la terre et de leur avaler. That can call animal. You know, remember Elijah, call animal to eat the children. A lion came out and just from nowhere, because they were laughing at him. Oder auch bei Elijah, dass Kinder haben sich über seine Glatze lustig gemacht. He said, what you command here is commanded. Und dann hat er einfach Löwen gerufen, die diese Kinder auffressen. Comme Élisée, par exemple, il y avait des enfants qui se moquaient de sa chauveté parce qu'il était chauve. Lui, il a seulement commandé, il a dit qu'un animal puisse venir le ravaler. Il y avait un lion qui est venu pour l'avaler. Donc, tout ce qui est commandé ici, sur terre, est commandé en haut. Und dieser Löwe kam einfach aus dem Nichts. Alles, was wir auf Erden befehlen, ist auch im Himmel befohlen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here there was a famine. War eine Hungersnot. Ja, il y avait Amen. No food. Es gab kein Essen. And a man of God is saying, by this time tomorrow, this is what is. It's surplus everywhere. Aber ein Mann sagt, morgen um diese Zeit wird alles wieder gut. Alle werden genug zu essen haben, mehr als genug zu essen. Et il y a un homme de Dieu qui disait que demain, à ce moment, il y aura beaucoup à manger. Remember, this same Elisha is the man of God that, you know, when they are talking about something somewhere very far, he's hearing and he's telling the king, remember, what they are planning against the king of Israel. Can you know, this same man, you know, once somebody is of Christ, you are to that person. That's why Jesus said it. To offend one of these little ones is better you kill yourself. Because so dangerous. Auch bei Elijah, das war gleiche. The Lord does not play with his children. Der in der Lage war zu hören, zu sehen, was der feindliche König mit seinen Leuten in seiner Kammer geplant hat, ohne selber da zu sein. Und er konnte diese Informationen seinem König weitergeben. Und deswegen sagt auch die Bibel, dass als Kinder Gottes sind wir gefährlich, dass es besser ist, anstatt ein von uns zum Anstoß zu werden, ist es besser, sich das Leben zu nehmen. C'est pour cela, Élisée aussi, étant un enfant de Dieu, il était capable de voir ce que les ennemis étaient en train de planifier contre son roi. Et cette information-là, il donnait ça au roi, malgré qu'il n'était pas là. C'est pour cela que la Bible dit qu'on est vraiment dangereux, les enfants de Dieu. Il faut faire attention que c'est mieux de se jeter dans la mer et de se tuer soi-même qu'avoir un problème avec un enfant de Dieu. You don't fight for yourself. Wir kämpfen nicht für uns selbst. On combat pas pour nous-mêmes, pour soi-même. It's a vengeance is mine. Die Rache ist mein. La vengeance appartient à Jésus-Christ. Who fights, you fight him. Wer dich bekämpft, bekämpft ihn. La personne qui nous combat, combat Jésus-Christ. From verse 3 now. Vers 3. He said, there were four lepers, leprous men at the entering in of the gate. And they said one to another, why sit we here until we die? Until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we will die also. Now, thereof, come and let us. You know, the Lord was waiting for them to move. You have to move. You have to do something. Somebody gets something. They were just in a place. And the Lord said, what are you doing? I'm waiting for you. Ich warte auf dich. Il ne bougeait pas et Dieu a dit, je suis en train de vous attendre. Amen. You know, in the flesh, one is waiting for one. Im Fleisch wartet man aufeinander. Dans la chair, tout le monde attend l'autre. Amen. In the flesh, yes, you have to wait for one another. Im Fleisch solltet ihr aufeinander warten. Dans la chair, on attend l'autre. In the spirit, you move as the spirit directs you. Aber im Geist bewegst du dich so, wie der Geist dich leitet. Ah, you don't wait for anything. You don't wait. That is how they do it in the natural world. That is, who cares? We are talking about Christ. Es geht Christus. Dans l'esprit, the natural world. Te dirige. That is their system. Yes, that is their system. But I'm talking about the system of Christ. Das ist das System dieser Welt, aber ich spreche über das System von Christus. Ça, c'est le système de ce monde, mais moi je parle du système de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Verse 5. And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. Amen. The Lord has cleared the floor. Der Herr hat den Weg Dieu a arrangé la voie, la rue. Somebody getting something. He has cleared the floor. Er hat den Weg freigeräumt für sie. Oh, don't. Il a arrangé la rue pour eux. Allow him to direct you. Listen to his voice. Lass zu, dass er dich leitet. Hör auf seine Stimme. Amen. Il faut accepter que Jésus-Christ pour te diriger. Écoute sa voix. He said, for the Lord had made the host of Syria to hear a noise of chariots. The Lord. Not them. The Lord. The Lord has cleared the floor. The fight on your behalf. Qui a fait la rue possible. Qui a mis la rue possible. Ce n'était pas eux-mêmes. He fight for you. He fight for your behalf. Il combat pour lui. They did not even know what the Lord was doing on their behalf. They did not know that he has done even the job. Was der Herr für sie gemacht hat. Ils savaient même pas ce que Dieu a fait pour eux. Amen. And the noise of horses, even the noise of great hosts. And they said one to another, lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Verse 7. Wherefore they arose and fled in the twilight and left their tent and their horses and their... Please read here. Please read it to the end. Because of time, we cannot finish it. Amen. Let it be your homework. Amen. Lisa, la maison de roi. Praise the Lord. Amen. They started fighting themselves. Sie fingen an, sich selbst zu bekämpfen. Ils ont commencé à se combattre. You don't need to even lift up your hand to fight. Du musst einen Finger noch nicht. It's a vengeance, it's mine. Sondern er sagt, die Sache ist mein, ich werde für euch kämpfen. On n'a même pas besoin de, your Lord is the fighter. Nous-mêmes, parce que lui, il a dit que la vengeance, ça l'appartient. Der Herr ist dein Kämpfer. You know, if you are fighting physically, you are fighting somebody, know who is fighting. There is something that, you know, like Corona today. Nobody knows where it's coming from, where it's going to. Just there. Jemand, for them. Weißt du, not for God's children, but for them. Wenn jemand dich physisch angreift, weißt du, wo du zu schlagen hast. Aber wenn es etwas Geistliches ist, weißt du ja gar nicht, woher das kommt. Si quelqu'un te combat spirituellement, tu sais pas d'où ça vient. Mais si il te combat physiquement, tu sais ce que tu peux faire. We will go to the last verse, please. And see what happened to the man that doubted. On va voir the man of God. Verse 19. Was mit dem Mann passiert ist, der Elijahs Worte angezweifelt hat. Amen. And that Lord answered the man of God and said, now, behold, if the Lord should make windows in heaven, may such a thing be. And he said, behold, thou shalt see it with your eyes, but shall not eat thereof. And so it fell out unto him, and for the people trod upon him in the gate, and he died. Worauf der Offizier dem Mann Gottes geantwortet hatte, ja, siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber hatte gesagt, sieh, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber nicht davon essen. So erging es ihm jetzt, denn das Volk zertrat ihn im Tor, so dass er starb. Et l'aide de camp lui avait répliqué, même si l'Éternel passait des tout dans le ciel, comment pareille chose pourra-t-elle se réaliser? À quoi Élisée avait répondu, tu le verras de tes propres yeux, mais tu ne mangerais pas. C'est bien en effet ce qui lui est arrivé. La foule le pétina et la porte de la ville et il mourut. Don't doubt him. Zweifelt-il nicht an. Faut pas douter notre Dieu. Remember Mark 11. Erinnert euch an Markus 11. Rappelle-toi de Mark 11. He said, once you speak, you doubt not, you don't doubt in your heart. Wir sprechen, sollen wir nicht in unserem Herzen zweifeln. Das signifie que quand on parle, on ne doit pas douter dans notre cœur. Praise the Lord. Amen. Go to Hebrew 12, please. Hebrew 12. Hebrew 12. Praise the Lord. Amen. Hebrew 12. Hebrew 12. Verse 12 and 13. Verset 12 et 13. He said, wherefore, lift up your hands, which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be torn out of the way. But let it rather be healed. Praise the Lord. Wake up. Steht auf. Relevez-vous. The Lord wants us to wake up. Der Herr möchte, dass wir aufwachen. Dieu veut qu'on puisse se relever. For the supernatural world. Für die übernatürliche Welt. Pour le monde surnaturel. That we are born into. Die wir geboren worden sind. Là, on y est né. Wake up to the salvation of the Lord. Dass wir aufwachen zur Errettung des Herrn. On puisse se réveiller pour la pour Jésus-Christ. Wake up to live the life he has given you. Aufwachen wegen dem übernatürlichen Leben, was er uns gegeben hat. Réveille-toi pour vivre la vie surnaturelle qu'il nous a donnée. Don't be shocked of Christ's victory. Sei nicht überrascht über den Sieg des Herrn in deinem Leben. On ne doit pas s'étonner dans la victoire surnaturelle qu'il nous donne. Praise the Lord. Alleluia. You know my daughter here, Tania. Meine Tochter hier, Tania. Amen. You are surprised that I call your name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for you to sit out for 6 months and somebody's paying your salary, you think it's from you? Dass jemand, dass du 6 Monate zu Hause sitzen kannst. Or for some months. No, for 1 month. Zahlt. Do you know what it is? You are in Europe. You know what it is to live here. Are you getting it? You know, the day she told me, I said, are you surprised? Na, als, der Tag, als sie das erzählt hat, habe ich sie gefragt, bist du darüber verwundert? Ich bin darüber nicht verwundert. Le jour qu'elle m'a dit qu'on va la payer sans travail, elle était surprise, mais moi j'étais pas surprise. Because God's children, I know of this ministry. Then, I don't know what that place, but I know here. Ich kenne diese Gemeinde. Je connais cette église. I have not seen or hear, hey. Und Augen noch nicht gehört und Ohren noch nicht gesehen, was. Amen. Was der Herr vorbereitet hat für die Kinder dieser Gemeinde. Je n'ai pas vu, je n'ai pas écouté ce que Dieu a préparé pour les enfants de cette église. I'm not surprised of anything coming. Und deswegen bin ich nicht überrascht. And you have not even started. You have been, you know, my daughter, you have not started at all. Nothing. Meine Tochter hat noch nicht angefangen. It's just like, you know, somebody in there still breastfeeding, or you're not even like Sarah. Okay, maybe. Maybe Isaiah. Amen. You know Isaiah, our small little boy. Amen. No, not even not started at all. Ihr habt noch nichts gesehen. You know, the life he gave us, he's waiting for you to take authority. Er wartet darauf, dass wir Autorität nehmen. La vie qu'il nous a donné, la if you are, if you are comfortable with it, he will leave you. But if you are not comfortable, wird er dich in Ruhe lassen. Si tu es confortable avec cette vie-là, il va te laisser. We are so used to the natural. On est très habitué à ce. It's all about the result that is coming. Es geht immer um Ergebnisse, die kommen, Ergebnisse, die kommen. Il s'agit toujours de nos résultats. You know, Joseph was in prison, was not waiting for any results. Joseph war im Gefängnis und hat nicht für. And from there to he became a governor. Hat nicht auf irgendwelche Resultate gewartet, aber dennoch wurde er zu einem Fürst. Joseph a été à la prison et il n'avait pas attendu les résultats et de là il est devenu un chef, un roi, presque un roi. This message, you know, this is not the message I wanted to preach today, but I don't even know, look at the time, maybe around 4 o'clock this morning. He started speaking. I'm closing my eyes, it's coming. I have to wake up right, just right then, I'm like that, it's coming. Was always coming and coming and said, give it to them. My children need it. Yeah. And then wake up. Amen. It's time. Amen. I've been waiting too long. Amen. Are you getting it? Amen. Our victory is both spiritual and physical. Unser Sieg ist geistig und physisch. Notre victoire, c'est spirituel. Et aussi physique. And the supernatural is in both spiritual and physical. Not just in the spiritual, also in the physical world. Ist nicht nur geistig, sondern auch in der physischen Welt sichtbar. Praise the Lord. He wants us to always expect the supernatural things. Er will, dass wir übernatürliche Dinge erwarten. Il veut qu'on puisse s'y attendre aux histoires. The supernatural result. The supernatural victory. Le résultat surnaturel. If not, we will be shocked when they come. And it will lead to unbelief. A hardy heart. I don't know if you are getting it. Yeah. Sonst werden wir überrascht sein, wenn diese Dinge passieren und wird zu einem verherzten Herz führen. Sinon, on sera vraiment très surpris sur les histoires surnaturelles qui se passent et on sera très notre cœur sera endurci. You are never shocked of what you are expecting coming. If you are expecting something, you are not shocked when they are there. Wenn wir etwas erwarten, sind wir nicht überrascht über das Antreffen dieser Sache. Are you getting it? Let me explain. You know, in Mark 6, where we read yesterday, they were not expecting any supernatural thing. Sie haben keinen, sie haben nichts Übernatürliches erwartet. In Mark 6, ils ne sont pas, ils ont entendu des histoires surnaturelles. They just finished with something supernatural. Sie haben aber gerade etwas Übernatürliches gesehen. Et ils ont vu quelque They chose just finished with it. But they don't know that it's going to continue. Aber sie wussten nicht, dass es that is their lifestyle. Ils savaient pas que ça continue. I don't know, are you getting it? That one end does not mean there is no continuation. That is where you are to live. A life of supernatural. Ist, dass es nicht vorbei ist, sondern es ist dein Lebensstil. Are you getting it? Amen. He said, whatever you touch is blessed. Amen. Is somebody wear your clothes? Tu sais que tu touches et jemand deine Klamotten anzieht. Praise the Lord. Everything, every moment in our life, they are supernatural. Jede Sache und alles in unserem Leben ist übernatürlich. Chaque moment de notre vie est surnaturel. But the disciples did not know that. Aber die Jünger wussten das nicht. Remember, in Mark 6, we read. Amen. They did not know that. And when Jesus was now walking on the sea, on the water, they were threatened, they were afraid. Because they were not expecting it. Als sie dann nach der Fütterung, nach der Speisung der 5000 dann gesehen haben, dass Jesus auf dem Wasser auf sie zukam, waren sie wieder überrascht, weil sie gar nicht wussten, dass das Übernatürliche nicht nur phasenweise passiert, sondern ihr Lebensstil ist. Quand ils ont, après qu'ils puissent, que Dieu puisse nourrir les 5000 personnes, quand ils ont vu que Dieu marchait sur l'eau, ils étaient encore surpris parce qu'ils n'avaient pas compris que le vide surnaturel, ce n'est pas une phase, mais c'est un système, c'est un mood. Un mode de vivre. That is how we will not be in panic when things are facing us or in difficulties so or things come. Panik geraten, wenn Schwierigkeiten kommen. Et c'est pour cela et c'est comme ça qu'on va pas être en panique, pas paniquer. If you look at them, the disciples, they just finished something. The 5,000 with 2 fish and 5 loaves. And then they left, they told them, if he even forced them to go to the other side. They knew something. They knew that the weather was not good. That there was something going to happen. But Jesus said, you go to the other side. They obeyed the voice of God. And you know, when they were now in problem and commission, you know, they could not even remember that the same Lord that sent them is still with them. I don't know if you are getting it. If he, you know, he gave you the life you have today, is it belong to him. And why are you threatened by anything? Why are you afraid of anything? Are you getting something? You are not different from them. Und die Jünger haben miterlebt, wie Jesus mit nur 5 Brotlaiben und 2 Fischen 5000 Leute satt gemacht hat und es ist so viel übrig geblieben. Und danach hat er ihnen befohlen, mit dem Boot über den See zu fahren. Und er hat ihnen diese Anweisung gegeben und sie sind auf seine Anweisung hin, sind sie auf dieses Boot gestiegen und sind über den Meer, über diesen See gefahren. Und es war sogar so, als ob Jesus sie sogar fast schon gezwungen hat dazu, weil auf diesem Meer, auf diesem See kam dann halt diese Unruhe, dieser Wind und dieser Sturm. Und anstatt darauf zu vertrauen, dass es der Herr war, der sie dahin geschickt hat, haben sie Angst und Zweifel gehabt, weil sie vergessen haben, dass die Situation, dass er sie dorthin gebracht hat und dass er dann deswegen auch in Kontrolle von dieser Situation ist. Und so ist es halt auch mit uns, dass wir halt vergessen. You know the place. We are there yesterday. Oh, do we still you want us to go there again? We were there yesterday. Dass wir vergessen, dass das Leben, Amen. Was wir bekommen haben, nicht mehr unser Leben ist, sondern sein übernatürliches Leben. Und deswegen ist es natürlich übernatürlich, weil er selbst übernatürlich ist. Donc, elle est notre de dire que Jésus-Christ avait multiplié la nourriture et les disciples savaient ça. Après ça, Jésus-Christ les a dit de partir, de prendre le bateau, de partir, de sortir dans la mer. Et quand ils sont sortis, et ils ont vu que qu'il y avait de la tempête, ils ont commencé à se faire des soucis. Ils ont oublié que c'est Jésus-Christ qui les a envoyés là-bas. Quand il nous envoie là-bas, lui-même, il prend aussi soin de nous. Donc, il est au contrôle. Même s'il nous envoie quelque part où on va trouver la tempête. Et c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui aussi. Quand il nous dit quelque chose, on écoute et au même moment, on est aussi tourmenté et puis on a encore peur. He fills your life. Why are you afraid that any sicknesses and diseases can kill you? Wenn er dein Leben ist, weshalb hast du dann Angst davor, dass Krankheiten dich töten können? Si c'est Jésus Christ qui est ta vie. Bigger than Jesus. Si c'est Jésus Christ. Si c'est Jésus Christ qui est ta vie. Pourquoi tu as peur que les maladies puissent te tuer? Est-ce que ces maladies là sont plus grandes que Jésus Christ? He was there with them. Er war da mit ihnen. Il était là avec eux. He walked on that same problem that was killing them, that was threatening them. He was walking on it. As if he was walking on dry ground. Ist auf diesem Problem gegangen. No big deal. Not an issue at all. Et lui, il a marché sur ce problème-là comme si c'était pas un problème, comme si c'était rien. Praise the Lord. They were not used to the supernatural. Il n'était pas habitué au monde surnaturel comme nous aujourd'hui aussi. And when they saw him, they were afraid. They said, "This is a spirit." They were not used to it. They were shocked. Sie waren schockiert bis auf die Knochen. Et quand ils ont vu que Jésus-Christ marchait sur l'eau, ils étaient vraiment choqués. Ils se sont dit, "Oh, ça c'était un esprit, ça." Ils avaient peur. Jesus called it hardness of heart. Jesus nennt es die Verhärtung des Herzens. Et Jésus-Christ a dit que c'est un cœur endurci qu'ils avaient. It does not. You know, if you are expecting it, you will not be shocked. If it is your lifestyle, you'll be so used to it. Si c'est ton mode de vivre, si Jésus-Christ est ton mode de vivre, tu ne seras jamais surprise. God's children are surprised when their prayers are answered. They are not surprised when their prayers are not answered. Wenn ihre Gebete sich manifestieren, aber nichts passiert, sind sie normal. Donc, les enfants de Dieu sont vraiment choqués et vraiment surpris quand leurs prières sont manifestées. Mais quand quelque chose n'est pas manifesté, quand c'est dur, pour eux c'est normal, c'est la normalité. Everything with us, in us, on us, about us, nothing natural. Alles an uns ist übernatürlich. Tout ce qui est en nous, avec nous, à travers nous, rien n'est est naturel, tout est surnaturel. Everything, all our belongings, they are supernatural. Tout ce qui nous appartient est surnaturel. Even your shadow. Selbst unser Schatten. Même notre ombre est surnaturel. Amen. But you have to believe it. Mais tu dois le croire. Amen. Jesus said in the world, not John 16, you will have difficulties. Jesus sagt in der Welt, and you remember that place. In the world, you will have tribulation. Jésus a dit que dans ce monde, on aura des tribulations. He said, be of good cheer. Expect the supernatural results. Are you getting something? He said, I have overcome the world. Il a dit qu'il a vaincu ce monde. It means we are no longer of this world. Ça signifie qu'on n'est plus de ce monde. It means we should not react like this world reacts. Ça signifie qu'on ne doit pas réagir comme ce monde. Amen. Your reaction should not be like this world. How they react to things. They are crying and weeping. I don't know, you can see that there's fear everywhere. Notre réaction ne doit pas être comme ce monde. And we should not solve them like the world solves their problems. On ne doit pas aussi résoudre les problèmes comme le monde résout. Amen. And we should not expect the result the world expects. And the result they have. Erwartet nicht die Ergebnisse dieser Welt. On doit pas aussi s'y attendre aux résultats de ce monde. And how everything is going to be done is not how it is done in the natural world. Die Dinge werden sich auch nicht so lösen, wie sie sich in der Welt lösen. Et les histoires vont pas aussi se manifester comme dans ce monde, ça se manifeste. It is going to be done in just like the supernatural world, how they do things. Sondern wie in der übernatürlichen Welt. Amen. They know, they have their ways, they have their system. Jesus came to show us how to live in the world we are born into. Zeigen, wie wir in dieser Welt leben, die wir hineingeboren sind. Jésus était venu pour nous faire voir comment vivre dans ce monde. We should always expect the best. Wir sollen das Beste erwarten. Dans ce monde. On doit toujours s'y attendre au meilleur. The best is always what comes from your father. Et le meilleur, c'est toujours ce qui vient de Jésus. What he called the best. How you know what he can work with. Are you getting something? Ce que lui, il appelle le meilleur. Christ's supernatural world should be normal to us. It should be normal. Le monde surnaturel de Jésus-Christ doit être normal pour nous. And that is how we will not be shocked when we see them. Und so sind wir dann auch nicht überrascht, wenn wir Manifestationen sehen. Et c'est comme ça qu'on sera pas surpris si on va, quand on va voir des manifestations. Like a man of God said, I heard him speaking. Amen. He said there was somebody that was having a problem that came before him in the church. And that person, the eye, one was down, the other one was up. The two were not on the same level. Was having one was down, the other one was up. It's like one eye is here, then another eye is here. So then he called this man out, and this man came out. Then he put his hand and prayed for this man. And he was about, we started explaining to him that we are praying for you, you just go home. Healing come gradually, and then you are already healed. Then he removed his hand. Immediately the two were just on the same level, completely healed. Then this man shouted and said, I cannot believe this. This man of God had the heart. The eye jumped immediately back to the position that is coming from. Can you see? Es gab mal eine Begebenheit, wo how we can be so shocked because we are not used to the supernatural. Eine Person gebetet hat in der Gemeinde. Diese Person, ein Auge von ihr war nach unten versetzt und das andere Auge war nach oben versetzt, also die Augen waren uneben. Und dieser Mann ist dann nach vorne gekommen und für ihn wurde dann gebetet. Und der Mann Gott hat dann seine Hand auf die Augen dieses Mannes gelegt und hat dann für ihn gebetet und gesagt, ja, du bist geheilt in Jesus Namen, du kannst jetzt nach Hause gehen, es ist in Ordnung. Glaub und vertrau einfach den Herrn, dass alles schon getan worden ist. Und dass die physische Manifestation manchmal Zeit braucht, manchmal ein Prozess ist, aber glaube, dass du schon geheilt bist. Und als er dann seine Hand weggenommen hat von diesem Mann, hat er auf einmal gesehen, dass die Augen von diesem Mann auf einmal auf der gleichen Ebene waren, also richtig auf einmal standen. Und er war so schockiert, dass er gesagt hat, ich kann das nicht glauben. Also als ob, was ist das gerade, was passiert hier? Und weil er dann halt diesen Unglauben ausgesprochen hat, sind die Augen auf einmal wieder zurück, sie haben sich wieder zurück verschoben. Und er war halt so schockiert über die Situation und das hat einfach die Verhärtung seines Herzens gezeigt, dass er hat eigentlich gar nicht wirklich daran geglaubt, an das, was er gebetet hat. Weil sonst hätte er ja eigentlich, wäre er ja nicht überrascht, dass es passiert ist. He said, he not beg the Lord for forgiveness. He prayed 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, he did not walk again. And he now told the man, you can go home. Il y a un témoignage qu'il a. Elle est en train de dire qu'il s'agissait d'un homme qui avait des yeux qui étaient. Un était en haut, un était en bas, donc c'était un peu. C'était pas dans la même hauteur. Et le pasteur a prié pour cet homme et puis il lui a dit que tu peux rentrer à la maison et crois dans ton cœur seulement que tout est accompli. Et quelques minutes après, les yeux étaient devenus normaux, les yeux étaient dans la même hauteur. Mais. Cet homme en question, il était très choqué, il était très surpris qu'il s'est dit que oh, je comprends pas, je n'y crois pas, qu'est-ce qui se passe si je n'y crois pas? Donc lui-même, il priait pour ça, mais il ne croyait pas dans son cœur. Et quelques minutes après, les yeux sont encore retournés avec les défauts qu'il avait après. Le pasteur a continué à prier, mais ça n'a pas marché. Et puis il a dû rentrer à la maison. Donc pour te faire voir que le cœur de cet homme qui était malade était vraiment endurci. Praise the Lord. Amen. This man of God said this is what that was what happened to him. Dieser Mann hat gesagt, das ist das, was ihm passiert ist. Cet homme a dit que c'est ce qui lui est passé. A hardness of heart. Ein verhärtetes Herz. Not being used to the supernatural world. Dass man nicht gewöhnt ist an das Übernatürliche. Don't know Christ's system. de ne pas être habitué au monde surnaturel. Man kennt das System von Christus nicht. Tu connais pas le système de Jésus-Christ. Jesus warned us against hardness of heart. Jesus hat uns vor der Fährte unseres Herzens gewarnt. Jésus-Christ nous a dit de faire attention au cœur endurci. He warned us against thinking naturally. Er hat uns davor gewarnt, natürlich zu denken. Il nous a averti à penser naturellement. All our thoughts should be supernatural thoughts. All unsere Gedanken sollen übernatürliche Gedanken sein. Toutes nos pensées doivent être surnaturelles. If you go to Matthew 16. Matthieu 16. Amen. Tu pars à Matthieu 6. Let's go there. I will take your mountain so that we can finish it. Amen. We almost finished here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthew 16 from verses to 12. Matthew 16, 6 to 12. 6 to 12. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. Can you see the flesh? Seht ihr das Fleisch hier? Faites bien attention. Gardez-vous du levain des pharisiens et de ses douciens. Wie sie gedacht haben, war natürlich. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because we have brought no bread? Do you not ye understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000, and how many baskets you took up? Are you getting something? They are worried about bread. Die machen sich Sorgen über Brot. Et ce souci à cause du pain. If Jesus can give you life, there's nothing he has not given you. Wenn Jesus dir das Leben geschenkt hat, ist es nicht so viel. You are worried about si Jesus Christ bills, about things, si Jesus Christ about future. Si Jesus Christ a pu te donner present. Sa vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? You are worried about unnecessary things. Like the four leprosy, you know, the leper men, they were worried about what was going on, not knowing the Lord has cleared the floor. Sie wussten nicht, dass Gott den Weg schon freigeräumt hat. Eux, ils ne savaient pas que Dieu a déjà fait un moyen. Are you getting it? He moved in a twinkle of an eye. That's the Lord. Once you say you move, he moved before you. That's how he walks. Quand tu décides de bouger, lui il bouge avant toi. Once you make up your mind that you move, he's very very fast. Quand toi tu te décides de bouger, very fast. Lui il est vraiment très vite. Before you get there, he has done what you want to do. Everything is clear. Du da ankommst, hat er alles schon freigeräumt. Avant que tu puisses y arriver, lui il a déjà trouvé un. Amen. Verse 8. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because you have no bread? Do you not yet understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000, and how many baskets you took up? Neither the 7 loaves of the 4,000, and how many baskets you took up? How is it that you do not understand that I speak it not to your consigning bread, that you should beware of the lies, the living of the Pharisees and of the Sadducees, their natural life. Ihr natürliches Leben. Leur vie naturelle. Beware of their natural life. Is somebody getting it? Faire attention avec leur vie naturelle. You beware of their system. Don't do things like they do things. Tous les arts sont divers. Faut faire attention à leur petit système. Faut pas faire les choses comme eux ils le font. Amen. Then in verse 12. Et en verset 12. Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Praise the Lord. Amen. Beware of the natural living. Pour faire attention à cette vie naturelle. Prepare your heart in everything. Bereite dein Herz vor an allem. Yeah. In all your victory, whatever result you are expecting. Egal was das Ergebnis ist, was du erwartest. N'importe quel résultat que tu attends. Don't be shocked of the victory. Faut pas être choqué ou bien sûr. Know that victory is coming from Jesus. Are you getting something? Whatever is coming from Him. You don't have anything that is not coming from Him. What is not coming from Him can never come to you. You have to believe that. That is the supernatural life. Ce qui vient pour toi ne vient pas pour eux. Ça c'est la vie surnaturelle. Amen. Might be your exam, your body, whatever it is. Ist vielleicht deine Prüfung oder dein Körper oder sonstiges. Peut-être c'est ton corps ou bien tes examens. By commanding, speak to them. Wir müssen befehlen, wir müssen sprechen zu denen. Tu dois commander aux esprits. Speak to them. Parle aux choses. Remember John 20, verse 21. John 20, verse 21. Jesus said, as my Father sent me, so I sent you. Jesus sagt, so wie mein Vater mich geschickt hat, schicke ich euch. Comme mon père m'envoyait, moi je vous envoie. I do what my father do. Ich tue, was mein Vater tut. Je fais ce que mon frère. My father command, I command, and you are to command. I say, I don't know if somebody's getting it. Gibt Befehle und so sollt ihr auch Befehle geben. Mon père commande, moi je commande et vous par à travers. My father speak to things and I speak to things. It's all darkness. He said, let there be light, and there was light. He speaks to things, and I speak to things, and you are also to speak to things. Are you getting something? If you go to John 20, verse 21, as my Father sent me, so I sent you. Mon père a vu le, il a vu qu'il les faisait sombre et puis il a dit que la lumière soit. Et c'est comme ça que vous aussi vous devrez commander aux histoires comme moi aussi je commande. Jesus was sent by his Father. Jesus wurde von seinem Vater geschickt. Jésus a été envoyé par son père. Amen. And he sent us. Und er hat uns geschickt. Et lui nous envoyé. He commands like the Father commands. Er befiehlt wie der Vater befiehlt. Il commande comme. And we are to command just like he commands also. Nous sommes so befehlen wie er befiehlt. Et on doit commander comme lui aussi commande. Amen. Amen. Use your authority. Use your power. The Lord has given you. Die Autorität und Kraft, die der Herr dir gegeben hat. Utilise cette autorité et cette puissance que Dieu t'a donnée. Remember the fig tree, Mark 11. Jesus said, no one will eat from you any longer. Spoke to the tree. Auch an den Feigenbaum. Jesus hat zu ihm gesagt, niemand wird mehr von dir essen. Il a parlé à un arbre. Il a dit que personne va manger des fruits. The natural man will never believe that the tree is speaking. Der natürliche Mensch würde niemals somebody glauben, get dass dieser Baum l'homme naturel. Go to Mark 11. Let me just show you the place there. He said, Jesus, he replied the tree. Mm-hmm. Look at it. Mark 11. Mark 11. Praise the Lord. Amen. He answered the tree. Er antwortete dem Baum. The answer. Why will he answer the tree if the tree did not speak to him? Wieso antwortete er dem Baum, wenn der Baum nicht reden kann? Aber du wirst die Stimme hören. And Jesus answered and said unto him, no man eat thereof. Markus 11, Vers 14. Hereafter forever. And his disciples heard it. And as they were going, the next day when they were coming back, the tree was dead. Und am nächsten Tag, als sie an diesem Baum wieder vorbeigegangen sind, war dieser Baum tot. Donc, Jésus-Christ a commandé à cet arbre de ne plus donner des fruits, et le jour prochain, cet arbre était mort. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We have a supernatural life in both spiritual and physical world. Wir haben ein übernatürliches Leben, geistlich und physisch. On a une vie surnaturelle, physique et spirituelle. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know that Christ will be done does not mean you don't speak to things. Dass der Wille von Christus getan wird, heißt nicht, dass wir nicht zu Dingen sprechen sollen. que la volonté de Dieu soit faite, ça signifie pas que tu ne dois pas parler aux choses. Because his will is that you speak to things. Are you getting something? Parce que sa volonté est que tu parles aux choses. That's his will. He says, speak to the mountain. That's his will for you. You are obeying his will. You are obeying him when you speak to things. Are you getting it? On obéit quand on parle aux choses. A faith does not mean you don't speak to things. Glauben bedeutet auch, dass wir nicht zu Dingen sprechen. La foi, ça signifie pas qu'on puisse pas parler aux choses. In Mark 11:24, he said, after you speak to them, you believe, if even you have not even seen them. That is faith. But you have to speak. Wir sollen sprechen. Are you getting something? On doit parler même si on n'a pas vu. Amen. Jesus spoke to the tree. He never doubted in his heart that it will not work. He was not surprised when the tree dried up. He was not surprised. But Peter was surprised. If you read it. Hey, master, look at, hey, Opala. Look at the tree that you cause. Jesus says, have faith in God. Is there? Have faith in God. The same thing. You can do it. You are not different from me. What I have, you have it. Petrus war überrascht darüber, hat gesagt, mein Gott, was ist hier passiert? Aber Jesus hat gesagt, hab Glaube, das, was ich tun kann, kannst du auch. Pierre a été vraiment très surpris et Jésus a dit, il faut croire parce que c'est que moi je peux faire, toi aussi tu peux le faire. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter calling to remember said unto him, Master, behold the fig tree which thou cursed is dried away. And Jesus answering said unto them, have faith in God. You have faith in God. Because you can do the same thing. You are not different from me. What my father have, I have. What I have, you have. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. C'est que mon père a authority. Ça aussi vous avez ça. Amen. Prends ton autorité. Then in verse 23 said, you speak to things. A doubt not in your heart. Sagt, wir sollen zu Dingen sprechen und nicht zweifeln. Verset 23, il dit que on doit parler aux choses et on doit jamais y en douter. And in verse 24, he said, therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you received it when you pray and not when you see. Und wenn wir beten, sollen wir schon glauben, nicht wenn wir es gesehen haben. When Jesus spoke to the tree, Jesus believed. Though he had not seen it. Quand Jésus a parlé, he had not seen the tree dry, but he believed. That's why he was not surprised. Même s'il n'avait pas vu ça. If you are surprised, it means you never even believe. Si tu es vraiment surpris, c'est que tu n'y as jamais cru. Praise the Lord. Now, let me quickly help you to understand here. He said, whatsoever you desire. You know, this desire. Wunsch. I just thank God that he does not even grant all my desire. Because sometimes when people provoke me, I just want them to just erase from this world. Amen. Praise the Lord. Amen. And that's why we are to know what he desires for us. It is what he died for that you have. Denn das, wofür er gestorben ist, das hast du. Et c'est ça qu'il est mort pour. De quoi il est mort, c'est ce qu'on a. That is why faith never moves God. He moves you. Deswegen kann der Glaube Gott nicht bewegen. Er bewegt dich selbst. C'est pour cela la foi n'aide pas Dieu. Ça nous aide à nous. If faith moves God, if you are going to steal, you are going to robbery, then you will pray. Your faith will move God to grant you victory. But he did not die for robbery for you. That's Jesus. You get what Jesus died for. Wenn Glauben Gott bewegen würde, dann könnten wir glauben, dass wir bei einem Banküberfall erfolgreich sind und Gott würde wegen unseres Glaubens darauf handeln und uns helfen bei diesem Banküberfall. Aber Jesus Christus ist nicht dafür gestorben, damit wir Diebe sind. Si c'est la foi qui poussait Jésus-Christ ou bien poussait Dieu à faire des histoires, là on allait même commencer à avoir la foi en des histoires mauvaises pour pousser Dieu à faire à nous aider. Et là on sera des menteurs et des cambrioleurs. Et Dieu n'est pas mort pour qu'on puisse être des cambrioleurs. And the book of James, it says, you ask, you don't receive because you ask amiss, so consume it on yourself. Mm. It's not about you, it's about Christ. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Jésus-Christ. Ah, praise the Lord. Alleluia. So we close with this. Amen. Amen. Please, if you have any question, you can quickly ask and close. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we are shut.